Kundgabe 5465, empfangen durch Bertha Dudde am 19.08.1952. Geistige Not kann nur durch Verbreiten des reinen Evangeliums behoben werden. Die Sorge um den geistigen Zustand der Menschen ist allein wichtig zu nehmen. Denn diese Sorge muss von Seiten der Menschen selbst behoben werden. In keiner Weise kann Zwang ausgeübt werden, sondern der freie Wille des Menschen muss sich entschließen, für die Reife der Seele tätig zu sein. Und dieser freie Wille kann wohl beeinflusst, aber niemals gezwungen werden. Zur Endzeit aber gibt sich der Mensch willensmäßig ganz seinem Gegner hin. Darum sieht es um den Reifezustand der Seelen ganz besonders schlimm aus. Und meine Liebe hat wenig Erfolg. Und das Ende rückt immer näher. Und die irdische Welt mit allen ihren Reizen und Gütern wird vergehen. Was allein zurückbleibt, das sind die Seelen. Und diese sind in so furchtbarer Verfassung, dass sie nicht in mein Reich aufgenommen werden können, weil sie ihrer Gesinnung nach Anteil meines Gegners, also Knechte des Satans sind. Nur einige wenige haben den Reifegrad erreicht, weil ihr Wille sich aus innerstem Antrieb mir zuwandte und die Menschen mich daher auch erkennen. Ihre Seelen sind lichtempfänglich geworden. Sie haben die Wichtigkeit ihrer Erdenaufgabe erkannt und ihr entsprechend auf Erden gelebt. Die Allgemeinheit aber lebt oberflächlich und gedenket nicht des Lebens der Seele nach dem Tode, weil sie nicht daran glaubt. Und das ist die große Not, die mich veranlasst, überall hin unter die Menschen ein Licht zu senden, überall Boten zu beauftragen, mein Evangelium zu verkünden und die Menschen wieder zum Glauben zu führen, der unbedingt nötig ist, dass sich die Menschen an mich wenden können, so sie in Not sind. Doch wer Licht hinaustragen will, muss es erst von mir selbst bekommen haben. Ich kann zum Verbreiten des Evangeliums nur solche Menschen gebrauchen, die selbst Licht besitzen, die sich von mir selbst durchstrahlen lassen mit dem Licht des ewigen Lebens, mit der alleinigen Wahrheit. Ich kann nicht jeden hinaussenden in die Welt, denn ob auch der Wille gut sein mag, für mich tätig zu sein, so nützet doch nur das Verbreiten der Wahrheit, die nur von mir selbst entgegengenommen werden kann. Das heißt, die Erkenntnis der Wahrheit kann der Mensch nur dann haben, wenn mein Geist in ihm wirken kann. Und dieses Geistwirken erfordert das Erfüllen von Bedingungen. Jeden Menschen aber, der bereit ist, diese Bedingungen zu erfüllen, nehme ich an als Arbeiter in meinem Weinberg. Denn es ist große Not auf Erden, und ich will durch meine getreuen Knechte auf Erden dieser Not steuern. Ich will immer wieder Menschen erwecken, die unmittelbar mein Wort aufnehmen und zuleiten denen, die willig sind, es anzuhören. Die Seelen der Menschen sind in großer Gefahr. Sie sind völlig unreif und werden sehr bald von dieser Erde abscheiden müssen. Der Reifezustand aber bestimmt ihr Los in der Ewigkeit. Nur mein reines Evangelium kann den Menschen noch Rettung bringen und ihren Reifezustand erhöhen. Denn es geht von mir aus, birgt göttliche Kraft in sich und kann belebend wirken auf die Seelen, so wie der Mensch nur bereit ist, sich von der Kraft des göttlichen Wortes berühren zu lassen. Er wird die Stunde segnen, da ihm mein Wort nahegebracht wurde. Denn mein Wort allein kann die Seele retten vor dem ewigen Tode. Amen.